Wissenschaft im Brennpunkt. Die UNO City in Wien. Einer von weltweit 4 Standorten der Vereinten Nationen. 200 Meter vom Donauufer entfernt stehen 3 geschwungene Bürogebäude aus Glas und Beton. Im Zentrum ein großer Platz mit einem runden Bassin, in dem Wasserfontänen plätschern. Fahnenmasten mit Flaggen aus aller Welt flankieren den Rand des Beckens. Rund 4000 Menschen arbeiten in Wien für die Weltorganisation. Darunter auch 200 Experten für das Aufspüren heimlicher Atombombentests. Großer Lauschangriff. Wie UNO-Detektive unerlaubte Kernwaffentests aufspüren wollen. Eine Sendung von Ralf Krauter. CTBTO, so heißt die 1996 gegründete Unterorganisation der UNO. Comprehensive Test Ban Treaty Organization. Auf Deutsch, Organisation zur Überwachung des umfassenden Kernwaffenteststopp-Abkommens. Ihre Mitarbeiter sind Profis für das Belauschen des Planeten und sitzen im Zentrum eines weltumspannenden Sensornetzes. Egal, ob sich über dem Atlantik ein Wirbelsturm zusammenbraut, über Feuerland ein Meteorit in die Atmosphäre eintaucht oder in Südchina in einem Steinbruch gesprengt wird, die Nukleardetektive sehen es auf ihren Monitoren. Der Exekutivsekretär ist Ungar und gerade auf Reisen. Aber seine rechte Hand ist da. Bernhard Wrabetz, ein österreichischer Diplomat. CTBT ist nach den Worten des Friedensnobelpreisträgers El Baradei das Kronjuwel in der Vertragsarchitektur in der internationalen in Sachen Abrüstung und Nonproliferation. CTBT, das ist der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, der heute vor 10 Jahren zur Unterschrift freigegeben wurde. Am 24. September 1996. Ziel des Vertrages ist ganz einfach und klar, das Ende aller nuklearen Testexplosionen und aller anderen Nuklearexplosionen. Das ist Artikel 1 des Vertrages. Die restlichen 120 Seiten des Vertrages kümmern sich dann darum, wie man das umsetzen kann und wie man das überprüfen kann. Das Abkommen verbietet Kernwaffenexplosionen zu Lande, in der Luft und unter Wasser. Damit Staaten, die es ratifiziert haben, sich auch daran halten, verlangt der Vertrag ein Sensornetz, das Verstöße gegen die Auflagen registriert. Internationales Monitoring-System, kurz IMS, heißt das im Aufbau befindliche Konglomerat von 321 Horchposten. Es ist das größte und komplexeste System dieser Art, das je installiert wurde. Politische Bühne, erster Akt. Ort des Geschehens: Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Datum: 10. September 1996. Die Stimmung bei der 50. UN-Vollversammlung ist feierlich. Die Nationenvertreter beschließen das Abkommen zum umfassenden Verbot aller Kernwaffentests. Der Vertrag ist das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen, das atomare Wettrüsten zu stoppen. Er gilt als Meilenstein für die nukleare Abrüstung und die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Absatz 1. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, keine Versuchsexplosion von Kernwaffen und keine andere nukleare Explosion durchzuführen und solche nuklearen Explosionen an jedem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle zu verbieten und zu verhindern. Absatz 2. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich ferner, die Durchführung einer Versuchsexplosion von Kernwaffen oder einer anderen nuklearen Explosion weder zu veranlassen, noch zu fördern, noch sich in irgendeiner Weise daran zu beteiligen. Um die Zementierung des nuklearen Status quo zu überwachen, beschreibt der Vertragstext minutiös die Einrichtung eines globalen Überwachungsregimes. Was wir versuchen, ist erstmal, wir wollen eine Nuklearexplosion erkennen. Der deutsche Physiker Thomas Hoffmann zählt bei der CTBTO in Wien zur Gruppe der Spurensicherer. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass wenn irgendwas explodiert und das eine ziemlich große Explosion ist, dass auf alle Fälle irgendwelche akustischen Wellen erzeugt werden. Und zwar je nachdem, wo die Explosion stattfindet, also entweder in der Luft, im Wasser oder im Boden, werden eben diese Wellen im jeweiligen Medium ausgelöst und die breiten sich dann aus, eben als seismische Wellen oder als Luftschallwellen oder als Wellen im Wasser, also hydroakustische Wellen. Thomas Hoffmann ist Experte für die Ausbreitung von Schallwellen. Sein Job? Aufbau und Betrieb der akustischen Horchposten des internationalen Monitoring-Systems. Das heißt, wir haben drei Technologien. Eben eine Technologie Seismologie, sehr bekannt, benutzt für viele andere Dinge. Dann die hydroakustische Technologie, also mehr oder weniger Mikrofone im Wasser, Hydrofone heißen die dort. Und dann haben wir noch eine akustische Technologie für die Schallausbreitung in der Atmosphäre, die sich speziell auf sehr niedrige Frequenzen limitiert, weil sich diese sehr weit ausbreiten und das nennt sich Infraschall. 170 seismische, 11 hydroakustische und 60 Infraschall-Messstationen soll das Netzwerk einmal besitzen. Verteilt möglichst gleichmäßig rund um den Globus. Von Alaska bis in die Antarktis, von Hawaii bis Hokkaido wurden bereits Messfühler installiert. Wenn wir eine chemische Explosion haben irgendwo oder ein Vulkan explodiert, dann haben wir auch eine Explosion und wir werden das auch sehen auf unseren akustischen Technologien. Aber wir wollen ja wissen, ob es eine Nuklearexplosion war und deshalb brauchen wir noch eine Technologie. Und diese letzte, vierte Technologie ist eben die Radionuklid-Technologie, wo Luft wie in einem Staubsauger angesaugt wird und durch Filter gepresst und dann diese Filter auf Partikel ausgewertet und geschaut, ob da irgendwelche radioaktiven Elemente festgestellt werden. 80 Radionuklid-Messstationen komplettieren das technische Arsenal der Spurensicherer. Eine davon, laut Vertragstext, die Nummer 33, steht zum Beispiel auf dem Schauinsland bei Freiburg. Mit der hat Thomas Hoffmann aber selten zu tun. Sein Spezialgebiet sind Unterwassermikrofone und Infraschallantennen. Vor einigen Tagen kam er aus Djibouti zurück, wo gerade eine Infraschallstation aufgebaut wird. Wir fahren dahin, haben dann die interessante Aufgabe, auf ganz verschiedenen Ebenen zu arbeiten, nämlich zum Beispiel in Djibouti von den höchsten Politikern, also da spricht man wirklich mit dem Vizepräsidenten, bis hin zu irgendeinem Nomaden, der in der Wüste dann auf unser Gerätschaft aufpasst und dem wir dann irgendwie Wasser mitbringen müssen und rausfinden, was der am liebsten mag, damit er gut auf unser Gerätschaft aufpasst. Knapp 1 Million Euro kostet der Aufbau einer Infraschallmessstation. Satellitenantenne für die Datenübertragung nach Wien inklusive. Um eine Richtungspeilung der Schallquelle zu ermöglichen, bestehen die Antennen für tiefe Töne aus mehreren Sensoren im Abstand von einigen hundert Metern. Ihr Herzstück sind Luftdruckfühler, die so empfindlich sind, dass sie noch den Druckunterschied zwischen der Ober- und Unterseite eines Blattes registrieren. Damit nicht jeder Windhauch ein Störsignal erzeugt, werden spezielle Filter eingesetzt. Perforierte Stahl- oder Plastikrohre, rund 20 Meter lang, die wie die Speichen eines Rades auf Messfühler zulaufen. Durch die weit auseinanderliegenden Lufteinlässe mitteln sich Windgeräusche aus dem Signal. Ein deutscher Detektor dieser Art befindet sich auf dem Sulzberg im Bayerischen Wald. Doch auch anderswo wird längst dem Grummeln der Atmosphäre gelauscht. Zum Beispiel in der Südsee, sagt Thomas Hoffmann. Dann bin ich 2 Tage lang mit einer Nussschale über den Pazifik gegaukelt und dann bin ich auf einer Insel angekommen, wo 1000 Leute leben, habe da erstmal eine Mini-Infraschallanlage aufgebaut, um zu schauen, wie der Wind dort ist. Und alle waren ganz neugierig und wollten wissen und waren ganz stolz, wie ich ihnen gezeigt habe, dass diese kleine Insel vielleicht irgendwann mal auf der Karte mit den 321 Stationen drauf sein wird, mit Namen. Politische Bühne, 2. Akt. Ort des Geschehens, Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Datum 24. September 1996. 2 Wochen nach seiner Verabschiedung wird der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen zur Unterschrift freigegeben. Ein historischer Moment. US-Präsident Bill Clinton unterzeichnet als erster mit einem Füllfederhalter John F. Kennedys. Es folgen die Repräsentanten vieler anderer Nationen. Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Mexiko, Russland und andere unterschreiben noch am selben Tag. Um für künftige Computersimulationen von Kernsprengungen genügend Daten zu haben, hatten sowohl Frankreich als auch China kurz zuvor noch letzte Atomwaffentests durchgeführt. Bis heute haben 176 Staaten das Dokument unterschrieben. 134 haben es ratifiziert. In Kraft getreten ist das Abkommen noch nicht, weil bis dato 10 wichtige Länder die Ratifizierung verweigern. Darunter Iran und China, Nordkorea, Israel, Indien und Pakistan. Und die USA. Offiziell darf sich die Überwachungsorganisation in Wien deshalb nur Vorbereitungskommission nennen. Politische Konsequenzen hat ihr großer Lauschangriff bislang nicht. Die Nukleardetektive an der Donau sind also Ermittler ohne Mandat. Nichtsdestotrotz bereiten sie sich gewissenhaft auf ihren Einsatz vor. 70% der 321 Messstationen liefern bereits kontinuierlich Daten nach Wien. In 2 Jahren sollen es 90% sein. Erdbeben und Explosionen, Vulkanausbrüche und kalbende Eisberge, die weltweiten Horchposten messen den Puls des Planeten genauer als je zuvor. Ihre verschlüsselten Daten werden per Satellit in das Datenzentrum übermittelt, wo sie Analysten nach verräterischen Spuren durchforsten. We have 10 analysts that work here that review all of the waveform data that's transmitted by the global satellite network and they look at it all week long. Der kanadische Geologe Robert Horner ist Rasterfahnder im Dienste der Rüstungskontrolle. Sein Arbeitsplatz, das sind 2 große Flachbildschirme. Das Bild darauf erinnert an eine komplexe Partitur. Gut 20 gezackte rote Linien sind da untereinander angeordnet. Verrauschte Signale vom Ende der Welt, die interpretiert sein wollen. It is quite complicated because we're looking at events. Die Analyse ist ziemlich kompliziert, denn wir müssen in den verrauschten Daten, die Sie da sehen, nach auffälligen Ereignissen suchen, von denen wir zunächst einmal gar nicht wissen. War das jetzt vielleicht ein Erdbeben oder eine Explosion oder sonst irgendwas? Um das herauszufinden, suchen wir nach charakteristischen Mustern im Datenstrom. Die Grobfilterung läuft automatisch mit speziellen Algorithmen. Ungefähr 100 auffällige Ereignisse pro Tag nehmen wir dann persönlich genauer unter die Lupe. Der unterirdische Test einer kleinen Atombombe mit einer Sprengkraft von 1 Kilotonne verursacht lokal ein schwaches Erdbeben der Stärke 3 bis 4 auf der Richterskala. Auffällige Ereignisse, das sind für Robert Horner deshalb alle Beben der Magnitude 3 und mehr. Davon gibt es weltweit jeden Tag etwa 100. Nach einem starken Beben aber auch mal deutlich mehr, weshalb Robert Horner heute allerhand zu tun hat. Nach dem Seebeben vor der indonesischen Insel Java, das Mitte Juli 2006 meterhohe Flutwellen verursachte, haben die Detektoren eine Reihe von Nachbeben aufgezeichnet. Die Partitur auf dem Bildschirm ist eins davon. This is an event that's probably in the magnitude 4-5 range, that's one of the Java aftershocks. Dieses Ereignis hat etwa die Stärke 4 bis 5 auf der Richterskala. Ich habe die Informationen aller Seismometer und Unterwassermikrofone, die dieses Nachbeben registriert haben, untereinander gelegt und zeitlich korreliert. Und zwar unter Berücksichtigung ihrer Entfernung vom Erdbebenherd. And so we have these stations aligned on the first arriving phase by distance from the epicenter, from the source. And so in this case the first 3 channels here I've added the hydroacoustic signal. Die ersten 3 Stimmen der rot gezackten Partitur stammen von Unterwassermikrofonen im Indischen Ozean. Darunter sind die verschiedenen Seismometersignale aufgereiht. Primärwellen, Sekundärwellen und so weiter. 14 GB Daten senden die Stationen des Überwachungssystems täglich in die Wiener Zentrale. In der Datenflut verdächtige Explosionen auszumachen, gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Um sie zu finden, tragen die UNO-Detektive den Haufen Schritt für Schritt ab, indem sie möglichst viele der auffälligen Signale einem bekannten Ereignis zuordnen. Bei der Interpretation der seismischen Daten profitieren die Analysten von jahrzehntelanger Expertise. Während des Kalten Krieges haben militärische Seismiknetze hunderte Kernwaffentests aufgezeichnet. Seitdem weiß man, dass unterirdische Sprengungen andere Bodenschwingungen anregen als tektonische Beben. Ein weiteres Kriterium ist die Tiefe des Herdes. We're here to locate events that could conceivably be nuclear explosions. Wenn der Herd 20, 30 oder sogar 500 Kilometer tief liegt, können wir einen Kernwaffentest ausschließen. denn so tief würde niemand bohren, um eine Atombombe zu zünden. Deshalb halten wir nach bestimmten Erdbebenwellen Ausschau, die uns die Tiefe des Herdes verraten. Ein tägliches Bulletin informiert die Unterzeichnerstaaten über die rund 100 Beben der Stärke 3 und größer. Bei Verdacht auf einen Atomwaffentest müsste ein politisches Gremium weitere Untersuchungen einleiten. We've seen very few explosions since CDBTO has started. I guess the only nuclear explosions that were seen were the ones in India and Pakistan in 98, I guess. Was Kernwaffentests angeht, haben wir bis jetzt nur die in Indien und Pakistan registriert. Im Mai 1998 war das. Die konnten wir mit dem rudimentären System, das wir damals hatten, bereits auf 30 Kilometer genau lokalisieren. Das Entscheidende ist aber, wir versuchen, die Daten möglichst unvoreingenommen zu analysieren. Vor ein paar Jahren zum Beispiel, da berichteten Medien von einer mutmaßlichen Testexplosion in Nordkorea. Aber wir würden sowas am liebsten gar nicht wissen, denn es könnte die Unabhängigkeit unseres Urteils trüben und das wäre fatal für unseren Ruf. Wir müssen frei von Vorurteilen sein und Verfahren entwickeln, mit denen uns kein Kernwaffentest durch die Lappen geht. Politische Bühne, dritter Akt, Ort des Geschehens, das Kapitol in Washington, D.C. Datum 13. September 1999. Der US-Senat stimmt gegen die Ratifizierung des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen. Ein herber Rückschlag für US-Präsident Bill Clinton und die nukleare Abrüstung. Denn die Ratifizierung durch die Vereinigten Staaten hätte weltweit Signalwirkung gehabt. Die USA haben bis 1992 insgesamt 1032 Kernwaffen zu Testzwecken gezündet. Seitdem hält man sich an ein selbstverkündetes Moratorium. Als Begründung dafür, den Teststoppvertrag nicht zu ratifizieren, führen die Kritiker an, die Einhaltung des Abkommens sei nicht verifizierbar. Ein Argument, das der Diplomat Bernhard Vrabetz in der CTBTO-Chefetage in Wien so nicht stehen lassen kann. Die Verifizierbarkeit und Überwachbarkeit des Vertrages ist unser zentrales Argument für die Ratifizierung. Die Wahrscheinlichkeit, dass den Nukleardetektiven der UNO tatsächlich etwas entgeht, sei minimal, sagt Vrabetz. Es gibt Szenarien, und die lassen sich kaum ausschließen, wo man mit unglaublichem technischem Aufwand eine Nuklearexplosion kleinsten Ausmaßes an uns vorbeischummeln könnte. Die amerikanische Akademie der Wissenschaften hat vor 2 Jahren eine Studie zu diesem Thema gemacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass diese Evasionsszenarien extrem unwahrscheinlich sind und strategisch-militärisch keinen Sinn machen würden und daher kaum relevant sind für die Entscheidungsfindung, ob man unterschreiben soll oder nicht. Auch Robert Horner, der Chef des Rasterfahnder-Teams, ist sich sicher, die vertraglichen Zielvorgaben in den allermeisten Fällen zu erreichen. Das heißt, Explosionen mit einer Sprengkraft von 1 Kilotonne TNT-Äquivalent nicht nur detektieren, sondern auch rund um den Globus lokalisieren zu können. Und zwar auf 1000 Quadratkilometer genau. Eine Fläche doppelt so groß wie der Bodensee. So, seismic is still the main source of our event location software. Die Daten der Seismometer erlauben präzise Ortspeilungen. Da eine unterirdische Explosion Schockwellen verursacht, die sich wie Erdbebenwellen rund um den Globus ausbreiten, können wir sie genau lokalisieren. Aber auch die Unterwassermikrofone sind sehr hilfreich. Wenn irgendein Dynamitfischer ein paar Stangen Sprengstoff ins Wasser wirft, erkennen wir das hier und können zurückverfolgen, wo sich sein Boot ungefähr befand. Mit den Infraschallsignalen aus der Atmosphäre tun sich die Forscher zwar noch schwerer, weil die Technologie noch nicht so ausgereift ist. Aber da in Wien die Daten aller Sensortechniken zusammenfließen, ist die Botschaft für nukleare Hasardeure klar. Die Chance, unentdeckt zu bleiben, ist minimal. Sollte sich nach Inkrafttreten des Vertrages ein Verdacht erhärten, beginnt ein wochenlanges multilaterales Prozedere, in dessen Verlauf die Vertragsstaaten eine Vor-Ort-Inspektion beantragen können. On-Site-Inspection heißt das im Diplomatenslang. Dazu werden maximal 40 UNO-Kontrolleure in das Gebiet entsandt, in dem der mutmaßliche Kernwaffentest stattfand. Das Ziel des Sondereinsatzkommandos, den rauchenden Colt zu finden, um den Übeltäter überführen und international an den Pranger stellen zu können. That means that we have to be ready at any time for anything anywhere. Der Franzose Patrick Deve leitet die Methodensektion der On-Site-Inspektoren. When we start, we deploy a network of seismic stations. Im Zielgebiet angekommen, installieren wir ein Netzwerk seismischer Sensoren, um die Nachbeben der unterirdischen Sprengung zu detektieren. Da die Explosion dann bereits Wochen zurückliegt, sind diese Nachbeben nur noch extrem schwach, etwa in der Größenordnung -2 auf der Richterskala. Das entspricht der Erschütterung, die entsteht, wenn Sie in ein paar Kilometern Entfernung einen 5 Kilogramm schweren Stein aus 6 Metern Höhe zu Boden fallen lassen. Solche Erdstöße müssen wir messen. Mit den gängigen Seismometern ist das praktisch nicht zu schaffen. So das Ergebnis eines Feldversuchs 2004 in der Slowakei, bei dem auch der Geophysiker Manfred Joswig von der Universität Stuttgart dabei war. Der hat gezeigt, dass mit den klassischen Methoden ich maximal 500 Meter etwa das erfassen kann. Das würde heißen, dass ich, um diese 1000 Quadratkilometer Inspection Area abzudecken, weil ich ja im Vorhinein nicht weiß, wo jetzt diese Nachbeben sind, bräuchte ich 400 Stationen. Und das ist logistisch von dem Personal her, von den Kosten her, von dem Zeitrahmen her nicht realistisch. Mit einem neuen Konzept, das Manfred Joswig maßgeblich mitentwickelt hat, aber schon. Dabei werden je 4 der gängigen Seismometer mit Kabeln so zusammengeschaltet, dass ihre räumliche Anordnung eine Ortspeilung ermöglicht. Eine spezielle Software macht diese Sensor Arrays 10-mal empfindlicher als alle bisherigen Systeme. Wenn man jetzt diese fortgeschrittenen Techniken einsetzt, dann sind die einzelnen Stationen um so viel empfindlicher, dass sie einen wesentlich größeren Überwachungsradius haben, typisch 2 bis 3 Kilometer. Und dann reicht eine Anzahl von etwa 35 Stationen, um diese geforderten 1000 Quadratkilometer so überdecken zu können, dass ich sagen, wenn irgendwo hier solch ein Magnitude -2 Nachbeben passiert, dann werde ich es bekommen. Die verbesserten Erschütterungsfühler könnten den UN-Inspektoren also im Ernstfall helfen, den Explosionsort zu lokalisieren. Ob dort tatsächlich eine Atombombe gezündet wurde, würden Radioaktivitätsmessungen, Überflüge mit dem Helikopter und gegebenenfalls Bohrungen verraten, sagt Patrick Deve. Das schlimmste Szenario wäre folgendes. Ein Staat, der bereits über gute Expertise in der Nukleartechnologie verfügt, zündet in einer Höhle tief unter der Erde eine sehr kleine Atombombe. Die zuständigen Wissenschaftler wissen genau, wie sie die Freisetzung verräterischer Edelgase verhindern, und sie haben die Sprengkraft klein genug und den Sprengort so tief gewählt, dass sich an der Oberfläche nichts bewegt. Politische Bühne, 4. Akt. Ort des Geschehens, das Weiße Haus in Washington, D.C. Datum, 20. Januar 2001. George W. Bush wird als US-Präsident vereidigt. Der neue Mann im Weißen Haus macht keinen Hehl daraus, dass er nicht viel von internationalen Verträgen hält, die seine Handlungsfreiheit einschränken. Die Ratifizierung des Kernwaffenteststopp-Abkommens lehnt er ab. Politische Bühne, 5. Akt. Ort des Geschehens, USA, Washington, D.C. Datum, nach dem 11. September 2001. Nach den Anschlägen von New York ruft George W. Bush den Krieg gegen den Terrorismus aus. Im Gefolge des Kampfes gegen die Taliban in Afghanistan wird in den USA an bunkerbrechenden Mini-Atombomben geforscht. Da es sich um konzeptionell völlig neue strategische Waffen handelt, gilt die Aussagekraft von Computersimulationen als begrenzt. 2005 beantragt die Regierung deshalb zusätzliche Mittel, um die Vorbereitungszeit für künftige Kernwaffentests von 24 auf 18 Monate zu verkürzen. Doch der Kongress verweigert die Zustimmung. Weil ohne die Ratifizierung durch die USA nichts geht, sind die Chancen gering, dass der Atomwaffenteststoppvertrag in absehbarer Zeit in Kraft tritt. Das weiß auch Bernhard Wrabetz von der CDBTO in Wien. Wir sind tatsächlich im Moment in einem konjunkturellen Tal, würde ich einmal sagen. Die Diskussion ist nicht wahnsinnig dynamisch, vor allem in den USA und in China, was die Ratifizierung des Vertrages betrifft. Knapp 100 Millionen Euro bezahlen die Unterzeichnerstaaten jährlich für den Aufbau des Überwachungsregimes. Viel Geld für ein globales Horchpostennetz, dessen Betreiber bis auf Weiteres ein zahnloser Tiger ist. Um den einzigartigen Datenschatz in Wien sinnvoll zu nutzen, wollen die Nukleardetektive künftig vermehrt auch Wissenschaftler dafür sensibilisieren, was ihr großer Lauschangriff so alles hörbar macht. Es ist unbestritten, dass man mit unseren Daten viele Dinge machen kann, die jetzt mit dem Vertragszweck an sich wenig zu tun haben. Das geht von Tsunami-Warnsystemen, wo wir bereits teilnehmen im Testverfahren, über rein wissenschaftliche Forschung im geophysischen Bereich bis zu Klimaforschung, Klimawandel. So wären etwa auch Warnungen vor Vulkanausbrüchen oder Wirbelstürmen denkbar. Auch die verraten sich teils frühzeitig durch charakteristische Muster im Pulsschlag des Planeten. Der Seismologe Robert Horner jedenfalls, der den Aufbau des Sensornetzes von Anfang an begleitet hat, ist begeistert von den wissenschaftlichen Einblicken, die es ermöglicht. Solch ein globales Sensornetz hat es in dieser Komplexität noch nie gegeben. Das heißt, wir entdecken Dinge, die wir nie zuvor gesehen haben. Doch trotz aller Faszination, den eigentlichen Zweck ihrer Arbeit, sagt Robert Horner, hätten er und seine Kollegen immer auf dem Schirm. Wir hoffen alle, dass der Vertrag tatsächlich einmal ratifiziert wird. Dann könnten wir hier wirklich loslegen, mit dem Ziel, die Erde zu einem sichereren Ort zu machen. Sie hörten »Großer Lauschangriff«. Wie UNO-Detektive unerlaubte Kernwaffentests aufspüren wollen. Eine Sendung von Ralf Krauter. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.